Wie ein Fest nach langer Trauer, so tröstet Gottes Geist in Macht. Ein offenes Tor in einer Mauer ist in Jesus aufgemacht. Komm zum Licht, hör auf zu schweigen, nimm auf den göttlichen Gruß. Wie lange willst du noch leiden? In Jesus kommst du zur wahren Buß. Lass dich versöhnen durch Jesus Christus, Gottes Sohn. Lass dir vergeben. Bekenne deine Sündenschuld, so ist Bekehrung. So wird der wahre Friede sein, so ist Bekehrung. Er will vergeben und verzeihen. Wie ein Regen in der Wüste, so belebt Gott das tote Land. Heimatklänge für Vermisste greifen Jesus Gottes Hand. Wie ein Schlüssel im Gefängnis, frei durch Jesus vom Gericht. Wie ein Weg aus der Bedrängnis, komm noch heut, bekehre dich. Lass dich versöhnen durch Jesus Christus, Gottes Sohn. Lass dir vergeben. Bekenne deine Sündenschuld, so ist Bekehrung. So wird der wahre Friede sein, so ist Bekehrung. Er will vergeben und verzeihen. Gottes Wort will Tote wecken, wie ein Blick der Hoffnung weckt. Werde Licht, lass andere schmecken, wie ein Erzteil neu entdeckt. Nimm Jesus an, wart nicht auf morgen, Jesus halte dein Gericht. Er das Leben, er die Liebe, er Gott selbst das wahre Licht. Lass dich versöhnen durch Jesus Christus, Gottes Sohn. Lass dir vergeben. Bekenne deine Sündenschuld, so ist Bekehrung. So wird der wahre Friede sein, so ist Bekehrung. Er will vergeben und verzeihen.